Where is everybody? Hey, guys? Guys, is that you? Where did you... Go! Fuck! It's the Grouch! Es war hier, Herr Oberstleutnant. Und es war ein Portal. Ein Portal? Ja, Herr Oberstleutnant. Und wo ist das jetzt, das Portal? Ich weiß es nicht. Es müsste eigentlich hier sein. Direkt hier, zwischen den beiden uralten Kiefern. Hallo? Ist der anybody out there? Shh! Come here. Hello, ma? Genau gesehen, Fritz. Which day is today? And who are you? For crying out loud, shut up and come here. Aus Licht. Was war das? Eine Spirale. Aus Licht, Herr Oberstleutnant. Doch nicht sie, Fritz. Was? Ruhe. Ich höre nichts. Da war noch was. Ich höre nichts. Weil sie dauernd schwitzen. Who are you? Who are you? This is not a game of who are you. I know. Hemingway. What? My name is Hemingway. Ernest Hemingway, the writer? Yes. You know, you've got to be famous one day in the futur. I can imagine, because what I write is true and honest and real. And what is true and honest and real will once be... Are you listening? Stop talking. What? And come. What? Come with me. What? Whoa. Hey, this is impossible to... What are you? Come with me. You a ghost? Am I dead? Have I been shot? Hey, you. What are you... Are you even listening to me? Never go on trips with anyone you do not love. Just move your hips, view from above. Eifelgeist von Martin Heinke. Musik? Hamann. Nee, heißt der echt so? Natürlich nicht. Mobbel, ich bitte dich, wer heißt denn bitte Mobbel? Das ist natürlich ein Deckname. Aber viel wichtiger ist die Frage, ist der echt so? Mhm. Ist der in Klammern ein Mobbel oder ist er nicht? Sein oder nicht in Klammern ein Mobbel sein, das ist hier die Frage. Ja, ich hab's gecheckt. Und ist er? Er ist nicht. Sehr gut. Aber wieso heißt er dann so? Keine Ahnung, frag ihn doch selber. Meinst du echt, dass das eine gute Idee ist, Sabu? Wieso nicht? Fragen kostet doch nichts. Nein, ich meine, dass wir überhaupt mitkommen. Klar, warum nicht? Naja, weil die Jungs doch eigentlich die Tour allein machen wollten, oder nicht? Oh, vergiss es an. Erstens, der Mobbel ist voll süß. Bisschen komisch, aber süß. Wenn man den irren Typen mag. Was? Das war nur Spaß. Außerdem glaubst du doch selber nicht, dass die lieber ohne uns auf ihre Mountainbike-Tour gehen wollen. Dann hätten sie ja gar kein Publikum. Sicher? Todsicher. Außerdem kriegt man vom Mountainbiken einen Knacker. Und jetzt endlich auf, da sind sie schon. Was? Das? Ey, was soll das bitte werden? Finger weg von der Hupe, du Roadrunner-Arschloch. Wenn hier einer hupt, dann ich. Ey, Ladies, wir sind soweit. Ihr könnt runterkommen. Mach mal Platz für die Räder da hinten. Sag das dem Roadrunner hier. Ich mach es schon. Moment. Ja! Ach, hier, oder? Ey, wo ist denn jetzt dieser verfickte Scheißschlüssel? Das ist nicht Ihr Ernst. Nein, natürlich nicht. Jetzt komm mal wieder runter. Scheiße. Ich muss doch mal kurz weg. Was geht denn jetzt bitte mit dem? Was ist los, Mobbel? Ich glaube, ich habe meinen Schlüssel verloren. Was hast du? Fahrradschlüssel vergessen. Scheiße. Mobbel, bleib doch hier, verdammt. Das ist doch scheißegal. Da, wo wir hinfahren, brauchst du keinen scheiß Fahrradschlüssel. Der braucht doch keinen Fahrradschlüssel. Bin gleich wieder da, ja? Doch, braucht er. Schau mal hier. Oh, nee. Wer kommt bitte auf die vollkommen absurde Idee, sein Fahrrad in dem VW-Bus anzuschließen? Na, wer wohl? Mobbel! Mobbel, ja, Mensch, Mobbel, wie bescheuert kann man sein? Tada! Das sind eure Räder? Das, hi Ralf, ist an. Hallo, du bist Ralf, oder? Ja, Ralf, einfach Ralf von Raphael. Ralf, wie die Rote Armee-Fraktion, R-A-F. Okay, Rote Armee. Vergiss es, hallo an. Und das sind unsere Räder. Ja, komm, komm her damit. Die Räder kommen nach hinten, die Frauen zu mir. Hi, Patrick. Hallo, hi. Sind Sie der Anführer dieser Gruppe, junger Mann? Sprechen Sie meine Sprache? Ja, mit dem Seib. Geh zurück, sofort, dann ziehe ich dir mit der Reitgerte ins Über. Aber weiße Frau, so schön, da will der Mann wollen küssen, weiße Frau. Hallo, Sabu, hat er jemand zu Hause, darf ich mitspielen? Nee, einfach ignorieren. Hey, da kommt ja schon der Besenwagen. Mobbel, schön, dass Sie es auch geschafft haben. Oh, sorry, Anne, ich nehme alles zurück, was ich über deinen Rat gesagt habe. Was? Ich meine, wow, erstens, du hast nichts über meinen Rat gesagt und zweitens, Entschuldigung, ich weiß, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber habt ihr wirklich allen Rat ab? Nee, nur die beiden. Sorry, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber ich musste noch schnell mein Ersatzrad holen. Ersatz was? Ersatzrad. Ersatzrad. Oh, Respekt. Gut, das hätten wir. Dann brauchen wir nur noch eine Ersatzschraube für dein Hirnmoppel. Oh. When people talk, listen completely. Most people never listen. I like to listen. Jetzt brauchen wir nur noch eine Ersatzschraube für mein Hirn. Was? Ersatzschraube. Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Was? Eine Ersatzschraube für mein Hirn, das hat doch Raff vorhin gesagt. Hat er? Klar hat er. Ja, klar hat er, vor einer halben Stunde hat er. Schon eine halbe Stunde her? Was denn? Dir zwei jetzt etwa auch eine Schraube locker? Manchmal. Und nur ein bisschen. Trotzdem, Vorsicht, Freundchen. Das Einzige, was bei Sabo locker sitzt, ist ihre Hand. Genauer die rechte. Noch genauer, der rechte Haken. Also pass auf, was du sagst. Ja, ja, sehr gut. So, fertig. Noch irgendwas locker? Ersatzschrauben, Felgen, Gedächtnis, Bremsen. The doctor is in. Oh, Schmatz, Sie sind ein Schatzdoktor bei mir. Yeah. Okay, dann kann es ja schon fast losgehen. Bip, bip. Bip, bip. Bip. Also, Roadrunner, wohin genau geht die Reise? Ins Ungewisse, ins Nichts, in die Eifel. Ein Ort, der nirgendwo zwischen Bonn, Belgien und Millionen Buchen. Um Dinge zu sehen, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Um Dinge zu tun, die kein Mensch je tun sollte. Zum Beispiel einen Berg rauffahren, nur um mir auf der anderen Seite wieder runterzufahren. Dabei könnten wir doch auch einfach außen rumfahren. Ja, oder warum nicht unten durch? Stimmt, oder warum... Denken wir uns nicht einfach durch. Warum eigentlich nicht einfach durchdenken? Was? Wie bitte? Ist der immer so? Meistens. Wenn du wissen willst, wo es hingeht, frag Raff. Raff? Ja, bei der Arbeit. Wir brauchen einen kurzen Ausblick auf die heute anstehende Bergetappe. Ach, tatsächlich? Das freut mich aber. Also, wir fahren jetzt erstmal über Mechernich nach Gemünd. Geil, das ist ja wie in Kanada. Vermont. Vermut? Vermont, Amerika. Osten. United States of America? Schon mal davon gehört? Sehr witzig. Studiert halt nicht jeder Amerikanistik. Ja, wie in Amerika. Oder im Amazonas. Wo es halt nur viel weniger Bäume, viel kleiner, viel weniger Wasser und vor allem wesentlich kälter. Ach komm schon, ist doch ideales Radfahrwetter. Ist ja auch noch früh, das wird schon. Altweibersommer, Fragezeichen? Altweibersommer, Punkt. Ja, Altweibersommer, das ist ziemlich schwarz, beziehungsweise mehr so blau-grau. Ach komm, Mobbel. Hey, Vorsicht! Ah, sorry, warum halten wir denn? HSK. Hä? HSK, Heimat und Sachkunde. Moment mal. Das müsste eigentlich hier sein. Was? Ja, genau, genau, da oben. Du meinst da oben, wo diese komische Wolke hängt? Ja, leider, ja. Schöne Wolke. Was? Wie bitte? Wolke? Patrick, kennst du dich aus mit World War II? Na logo. Was fällt dir zum Stichwort Lebensborn ein? Gar nichts. Sehr gut. Lebensborn. Der letzte. Lebensborn, also? Das ist doch so ein Heim, wo die arische Kinder gezüchtet haben, oder? Also, genau genommen wurden dort oben uneheliche und verschleppte Kinder mit arischen Rassemerkmalen aufgezogen. Und was genau hat es mit dieser Wolke zu tun? Da, hinter dieser Wolke, da oben, da liegt die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang. Und da drin war im Dritten Reich ein Lebensbornheim, auch wenn das heute offiziell niemand mehr wahrhaben will. Ach nee, mach Sachen. Ja, jetzt heißt es, das war eine Nazi-Schulungseinrichtung. Steht alles hier... Da, in meinem Mountainbike-Führer. Tatsache? Ich sterb gleich weg vor Spannung. Wie sieht denn der weitere Etappenverlauf aus? Jetzt geht's doch ungefähr 10 Kilometer flach weiter. Dann gibt's ein paar Bergpunkte zwischendurch. Und dann geht's durch den Wald hoch nach Schmidt. Gut 400 Höhenmeter. Oh Gott, Höhenmeter, das ist ja ein schreckliches Wort. Oh, dann tut mein Knie gleich wieder weh. The only thing that can spoil a day his people. I love sleep. My life has the tendency to fall apart when I'm awake. You know? Vorsicht! Was? Nein! Sorry, ich hab grad geträumt. Das war knapp. Sorry, ich hab dich gar nicht gehört. Ich hoffe, das war wenigstens was Schönes. Was? Was du geträumt hast. Ach so, das habe ich irgendwie schon wieder vergessen. Grüß Gott. Hallo. Gute Tage, mein Name. Hallo? Bergmannsheil. Was wollen Sie hier hinten? Na, Schmidt. Was für Tage haben wir? Tage? Ach so, Samstag. Samstage sind keine guten Tage in Schmidt. Was ist denn du für ein komischer Vogel? Warum weißt du nicht mehr, was für ein Tag heute ist? Ich suche zwei alte Kieferen. Kiffer. Nein. Einer hat schon gefunden. Baum. Kiefern. Scherau. Ich sehe hier nur Buchen. Du hast ein tolles Rad. Viel Bedank. Ich werde weiter suchen. Ja. Schmidt ist keine gute Wetterstadt. Ja, tschüss dann. Ja, und danke fürs Gespräch, ne? Boah, der fährt aber schnell. Und wie? Was ist denn das für ein Rad? Sah aus wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Boah, jetzt fangen wir nicht auch noch mit dem Zweiten Weltkrieg an. Aber ich würde mehr sagen, das ist so zwischen dem Ersten und Dritten Weltkrieg. Sah aus wie aus der Kampfdrohne und einer Dampfmaschine zusammengezimmert. Ach, Quatsch nicht. Hopp, wer zuerst oben ist. Oh, darf ich jetzt schon aufgehen? Vergiss es, du Flache. Komm schon. Was willst du da rein? Hey, Ann, wo ist Moppel? Dicht hinter mir? Nee. Dachte ich. Da hätte ich mich ja nicht so beeilen müssen. Aber da hinten kommt was angemobbelt. Hat der merkwürdige Typ euch auch nach den zwei Kiefern gefragt? Welcher Typ? Da ist keiner vorbeigekommen. Echt nicht? Der war sau schnell unterwegs mit so einem komischen Military Bike. Gratulation, du kannst ja noch sprechen, Moppel. Military Bike? Ja, keine Ahnung, komisches Rad halt. Komischer Typ. Haarfarbe? Pechschwarz. Interessant. Hä, nee, oder? Egal, Leute, komm, wir müssen. Was? Ich bin doch gerade erst angekommen. Nur noch 5 Minuten bis Schmidt. Oh, Scheiße, das ist ja wie beim Skikurs. Miep. Also hier waren wir schon mehr als einmal, Commander. Ja, ich weiß. Warte mal. Aber das stimmt doch alles. Nach der Unterführung links. Dann den kleinen Bogen. Sollen wir mal versuchen, diesen kleinen weißen Schilder mit den grünen Fahrrädern drauf zu fahren? Mobble, was willst du denn schon wieder hier? Spar dir deine Kräfte für den nächsten Anstieg. Boah, also wo wir jetzt hier zum wievielten? Zum dritten? Zum zweiten. Okay, zweiten Mal hier durchfahren. Muss ich sagen, dieses Städtchen ist wirklich sagenhaft hässlich. Das liegt hauptsächlich daran, dass Schmidt im Zweiten Weltkrieg komplett platt gemacht wurde. Schmidt wurde quasi täglich neu erobert und zerbombt. An dem ersten Tag von den Amerikanern, am nächsten Tag von den Deutschen, dann wieder von den Amerikanern, dann und, von den und so weiter und so weiter. Okay, ja, das habe ich kapiert. Schön. Also die Stadt wurde im Krieg zerstört, okay, ja. Aber musste das Ganze dann wirklich so dermaßen hässlich wieder aufbauen? Also wenn du mich fragst, nee. Aber was anderes. Da hinten kommen die Mädels. Sollen wir nicht mal jemanden nach dem Weg fragen? Ja, gerne. Aber wen? Hier ist doch niemand. Was ist denn nun mit den Schildchen? Mobbel, ich sag dir, was mit dem Schildchen ist. Wir wollen zwar dorthin, wo die Schildchen hinzeigen, wir wollen aber einen anderen Weg nehmen. Wir wollen nämlich nicht einen Radweg, sondern einen Trail fahren. Ja. Scheiße, das habe ich befürchtet. Was? Radsprech, da fängt schon wieder mit Radwörtern an, das allerneueste Trail. Klingt doch gut, irgendwie sportlich. Ey, da vorne ist eine Tanke. Da kann man doch sicher jemanden fragen, oder? Wieso? Haben wir uns verfahren? Ach Quatsch. Wir wissen nur nicht genau, wohin wir müssen. Hallo? Hallo? Ist ja genauso beliebt wie der Rest des Städtchens. Ist hier jemand? Schau mal an, die Modeopfer, die gibt's ja gar nicht mehr. Echt Mordopfer. Modeopfer. Zeitschrift. So. Hallo? Bedienung? Hier ist aber echt verdächtig wenig los. Schau an, was haben wir denn da? Eifelgeist. Ein Elixier aus 42 Kräutern und Wurzeln, das heute wie vor 80 Jahren nach Originalrezept hergestellt wird. Eifelgeist. Eifelgeist? Klingt irgendwie unheimlich. Hey, Arschloch. Oh, da haben Sie mich erschreckt. Hey, Arschloch, ich rede mit dir. Was? Was zur Hölle machst du da mit der Flasche? Entschuldigung, ich habe mir die nur angeschaut. Willst du mich verarschen? Sorry, was, warum? Weil, wenn ja, dann hast du dir den falschen Typen ausgesucht. Na, jetzt beruhigen wir uns aber erstmal wieder. Fängst du jetzt auch noch an, ja? Willst du mich auch verarschen, Saftsack? Spinnt der? Sag mal, geht's los oder was? Hier will sie niemand verarschen, ja? Wir wollten nur nach dem Weg nach Niedigen fragen. Und die Flasche mit dem Schnaps, die kaufen wir natürlich. Also, kaufen wollt ihr die Flasche? Ja. Ihr wollt den Eifelgeist? Ja, Eifelgeist, also wenn der Schnaps so heißt. Ja. Aber vor allem suchen wir den Weg nach Niedigen. Und zwar weder auf der Straße noch auf diesem Radwanderweg, sondern durch den Wald. Ihr sucht den Schmugglerweg? Schmugglerweg? Ja. Den Schmugglerweg. Ihr wollt in den Wald? Ja, hat er doch gerade gesagt. Bei Nebel darf man aber nicht in den Wald, mein Fräulein. Erstens bin ich nicht Ihr Fräulein und zweitens ist kein Nebel. Jetzt passen Sie aber mal langsam auf, was Sie sagen. Sonst was, Saftsack. Was ist dein Problem, alter Mann? Komm. Lass uns verschwinden. Was sind wir Ihnen für den Schnaps schuldig? Vorerst gar nichts. Ihr könnt ja beim nächsten Mal bezahlen. Bei welchem nächsten Mal? Willst du mich nicht wiedersehen, Süße? Wie bitte? Was ist denn bei Ihnen falsch gelaufen? Pass auf, ja? Sonst was, lass Großer. Ihn, Patrick, lass ihn. Kommt schon, wir hauen ab. Den Weg finden wir auch alleine. Viel Erfolg dabei. Halt's Maul. Zieh deinen Schwanz ein und verpiss dich, Alter. Und auf Wiedersehen, mein Fräulein. Komm schon, hör mich hin. Der hat nichts, was wir brauchen. Außerdem ist er ein Riesenarschloch. Never confuse movement with action. And tell that fool to watch out for the branch. Will you do that for me? The branch, okay? Now listen to me. I'm talking to myself. Nobody ever listens. Nobody can even hear me. I like to listen. Was für ein durchgeknalltes Arschloch. War das denn? Bitte. Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Du, Sabo, was heißt eigentlich Branch? Keine Ahnung, wie kommst du da drauf? Was heißt was? Branch, wie würdest du das übersetzen? Kommt drauf an, aus welcher Sprache. Na, Branch, das heißt doch Ast, oder? Ast. Also stimmt. Mehr oder weniger. Achtung, Mabel, der Ast. Was für ein Ast? Fahr, ihr Idiot. Was war das denn? Alles okay bei dir? Hey, Mobbel. Was war denn los, Mobbel? Ist dir gut, Mobbel? Was schon? Bisschen benebelt. Hast du mich gerade Idiot genannt? Alles klar, es geht ihm gut. Sorry, das wollte ich nicht. Entschuldigung, angenommen. Tja, ein paar Abzüge in der B-Note. Aber alles in allem würde ich sagen, so eine glatte 9,753 Periode auf der Richterskala. Dafür hast du ja eigentlich einen Eifelgeist verdient, oder? Miep. Dämliche Aktion. Du meinst, was für ein spektakulärer Sturz? Ja. Du musst erst mal toppen. Kein Interesse. Der Mobbel wieder. Fährt gegen Baum. Fährt lässig gegen Baum. Trinkt Schnaps und labert Scheiß. Dann sitzt schon wieder wie eine Eins im Sattel. Ich bitte dich. 10 Punkte von 10 möglichen für guten Stil. Ja, okay, aber mindestens eine Million Miese für Blödheit. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was der Irre mit Nebel meinte. Mir ist immer noch ganz schwummrig. Mann, nach vorne geht's ja schon wieder bergauf. Ach komm, das schaffen wir jetzt auch noch. Mir macht langsam sogar Spaß. Ich glaube, die bekommt die Höhenluft nicht. Raf, wieso geht's schon wieder bergauf? Das ist eine gute Frage. Das war so eigentlich nicht geplant. Warum halten wir denn schon wieder an? Sabo will nicht schon wieder bergauf fahren. Ach komm, Süße. Ach, warte mal. Das ist auch wirklich komisch. Also, erstens sollte ja jetzt eine Abfahrt kommen. Und zweitens finde ich die Karte nicht mehr. Wo ist denn die Scheiße? Oh nee. Ich muss die beim Tankstellen-Typ vergessen haben. Was war das denn? Was war was? Regen, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Stell dich doch nicht so an, Süße. Jetzt pass mal auf, was du sagst, Süßer. Immer locker bleiben, Leute. Es regnet. Das bedeutet, wir trinken einen Regenschnaps. Okay, aber nur weil es du bist, Moblowitsch. Regenschnaps. Ja, für mich einen doppelten. How come? Ach, seid ihr taub? Ich hab die Scheißkarte beim Tankstellentypen vergessen. Fuck. Naja, dann fahren wir doch einfach noch mal vorbei. Oh, nee. Wir lernen das zurück. Ich fahr bei diesem Arsch nicht noch mal vorbei. Mann, was seid ihr drauf? Geht's noch? Das war ein Witz. Wir trinken jetzt einen Regenschnaps. Und dann check ich mein iPhone, ob dir das nur passt oder nicht. Ja. Gute Idee, Mann. Das taugt man dir ja gar nicht zu, oder? Wir leben schließlich immer noch im 21. Jahrhundert. Hm. Hallo? Computer? Jetzt stell dich nicht so an. Euch ist klar, dass das gegen die Radler-Ehre geht. Mobbel, mach hin. Jammer geht's lang. Ja, Mann, mein iPhone spinnt rum. Spinnt rum inwiefern? Naja, erinnert ihr euch, dass ich was übers 21. Jahrhundert gesagt habe? Ja. Und dass wir da drin leben? Ja. Ja, also mein iPhone sieht das anders. Was? Sag schon. Ja, seltsam. Laut Anzeige haben wir den 22. November 1944. Und deswegen funktioniert natürlich auch das Navi nicht. Mann, dann gib doch die Zeit einfach manuell ein. Da war die Schlacht im Hürtgenwald, eben die Schlacht, bei der Schmidt im Erdboden gleich gemacht wurde. Da haben die Amis angeblich so viele Leute verloren wie im ganzen Vietnamkrieg. Ja, bloß in kalt. Saukalt. Steht das alles in deinem Mountainbike-Führer? Ja. Dann hätten sie sich den Platz mal sparen und mal lieber eine amtliche Karte dazu packen sollen. Mobbel, hey! Mobbel, hier, guck mal, hier ist das Stöckchen. Ja, gute Idee. Super Aktion. Wisst ihr, was da noch steht? Ernest Hemingway war da auch am Start bei dieser Schlacht. Als Kriegsberichterstatter. Du Sabo? Ja, der Schriftsteller. Was? Hallo, hört mir überhaupt jemand zu? Was denn? Kannst du mal kurz ruhig sein, Ist Ralf, ja gut, ja? Du brauchst mich ja nicht gleich ankacken. Sorry. Also was? Guck mal da hinten, da kommt der merkwürdige Typ, von dem ich dir erzählt habe. Ja, dann fragen wir den doch einfach. Okay. Nee, jetzt geht's ja wieder. Ja. Oh, nee, aber jetzt ist schon wieder umgesprungen. Da. 1945. Ahoi, Jammer. Hallo. Ja, meine Damen, meine Herren, hallo Fremder. Willkommen in der Vergangenheit. Hallo beieinander. Wie geht's? Hallo. Entschuldigung, kannst du uns sagen, ob wir auf dem richtigen Weg sind? Das kommt darauf an, wohin ihr hinwollt. Wir haben uns nämlich verfahren. Stimmt doch gar nicht. Es stimmt, ja, wir haben uns nicht verfahren. Wir wissen nur nicht genau, wohin, ne? Wohin fahrt ihr? Mach nie dicke. Dann seid ihr richtig. Bleibt auf diesem Weg. Der führt euch gerade weg nach Schmidt. Und da müsst ihr... Schmidt? Ja, Schmidt. Halt die Klappe noch, ne? Das kann nicht sein. Doch. Mich kenne hier sehr gut aus. Fast jeden Baum. Aber ich suche zwei alte Kiefer. Die sind sich verloren. Habt ihr gesehen? Sehr, sehr alte Baum. Zwei. Gewachsen wie ein Tor. Nee, das haben wir leider nicht. Aber jetzt sag nochmal echt. Da geht's nach Schmidt? Ja, Schmidt ist da oben. 200 Meter. Das gibt's doch nicht. Bitte! Mobbel, hör mal auf. Wo fährst du hin? Nach mein Haus. Und wo ist das? Gleich hier, ganz nah. Aber der Weg ist sehr, sehr weit um diese Zeit. Tut mir leid, ich muss weiter. Vielleicht sehen wir uns später noch. Auf der anderen Seite? Hä? Soll ich verarschen oder was? Wie heißt du eigentlich? Flota! Was, Flo? Flota! Keine Ahnung. Was redet der eigentlich so komisch daher? Ist das ein Akzent oder ein Dialekt? Vielleicht ein Holländer. Oder ein Bayer, abgefahren. Also, Holländer würde meiner bescheidenen Meinung nach einiges erklären. Auf jeden Fall ist er irgendwie ziemlich cool. Nein, nein, nein, es reicht aber. Schaut mal, es hat aufgehört zu regnen. City, here we come. Again. Das ist schon wieder diese scheißblöde Tankstelle. Ja, ich weiß, aber da müssen wir jetzt vorbei. Keine Angst. Ja, wir müssen ja nicht zu dem Psycho reingehen. Na toll. Scheiße, er kommt raus. Hallo, Arnie, halt euch bitte im Hintergrund. Ja, kommt schon, bitte. Hier, seht mal. Ihr habt eure Karte vergessen. Hier, da habt ihr sie wieder, eure Karte. Vielen Dank. Ich hab doch gewusst, dass ihr zurückkommt. Ja, Sie sind scheinbar ein Hellseher. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen Glückstreffer gelandet. Was meinst du? Ich glaube nicht an Zufälle. Gesunde Einstellung. Und? Sucht ihr immer noch die alte Schmugglerroute nach Niedecken? Irgendwie schon. Ja, habe ich mir gedacht. Ist nämlich nicht einfach. Der Trick ist, nach der Unterführung weiterzufahren. Bis zu den zwei mit Moos bewachsenen großen Steinen. Dazwischen steht ein verkrüppelter, buschiger Baum. Dahinter beginnt der Schmugglerpfad. Okay, danke. Danke auch. Darf ich dich was fragen, Großer? Ja, klar. Dein Weibchen ist ein guter Fick, oder nicht? Was will der schon wieder? Sabo, Anja, bleibt, wo ihr seid. Warum seid ihr zwei nicht zu Hause im Bett und fickt? Was macht ihr hier in meiner Stadt? Wir sind nur auf der Durchreise, Mann. Halt's Maul, alter Mann! Ja, das kommt raus, wenn die Mami mit dem einen Bruder das Bett teilt. Lass mich dir eine Frage stellen, Kleiner. Hat dir irgendwann schon mal jemand ein Messer in den Arsch gesteckt? Listen to me, madam. All stories, if continued far enough, end in death. And he is no true storyteller who would keep that from you. Hey, what is that fool doing again? Entschuldigung, ich glaube, ich habe nicht aufgepasst, aber ist das nicht gerade schon mal passiert? Ich hab nasse Füße. Nasse Füße? Machst du Witze? Ich hab nasses alles. Ach komm, jammer doch nicht rum. Was soll denn das jetzt hier sein? Das ist der Weg. Da willst du runter? Da wollen wir runter. Jetzt kommt schon. Trail. Trail? Ganz schön steil. Boah, gibt's denn keinen anderen Weg? Ich hab mich doch gerade eben jetzt hingehauen. Das ist jetzt schon relativ gefährlich, Patrick, ne? Ich fahr da nicht runter. Ach komm, Sabo. Wir können ja auch einfach da drüben, außenrum fahren. Ist zwar dreimal so lang, aber wahrscheinlich doppelt so schnell. Ach komm, Raff, ey, jetzt fällt's ausgerechnet du mir auch noch in den Rücken. Das ist doch das Geile beim Mountainbiken, die Abfahrt, die Trails, deswegen fährt man ja hoch. Ja, schon, aber das ist doch nur Matsch. Da haut's uns auf jeden Fall ein paar Mal hin. Komm, lass mal stecken, das ist zu gefährlich. Nix da. Wozu fahren wir den Berg denn hoch, um solche Dinger runterzufahren? Das ist doch das Geile. Komm schon, Tiger, wir machen das ein bisschen anders. Nix da, Tiger. Nur weil du so eine Pussy bist, heißt das nicht, dass ich das nicht mache. Ja, na toll, dann fährst du halt da runter, wälzt dich im Dreck und wir fahren gemütlich außen rum. Genau. Ach komm jetzt. Willst du jetzt echt da alleine runterfahren? Also ich fahr da nicht runter. Und ich ganz bestimmt auch nicht. Super, toll. Okay, dann fahr ich halt mit dir runter, Patrick. Du? Ja, ich. Brauchst gar nicht so die Augen verdrehen. Mach ich doch gar nicht. Ach komm, Sabo, jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Ich bin nicht eingeschnappt, du Pussy. Na, dann ist ja alles super, Tigerin. Fahr vorsichtig an, ja? Mach ich. Mal schauen, wer zuerst unten ist. Na dann, bis gleich ihr zwei. Lasst es langsam angehen. Beziehungsweise abgehen. Okidoki. Okay. Boah, ganz schön steil. Schild! Ah, die Zivilisation hat uns wieder. Oh, Niedinger Kilometer. Das Ende naht, er hat mich selig. Na endlich, ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr? Ey, frag mich mal. Du erinnerst dich? Der Typ mit dem uralten Schrottrad? Den Typen, den es schon zweimal hingehauen hat? Noch Fragen? Ist ja gut, keine Fragen, ihr Zeuge. Aber ich hätte mal eine Frage. Ihr wisst schon, dass in Niedigen, das wird eine Bergankunft. Oh nein. Wo geht's lang? Ja, da, wo das Schild hin zeigt. Sollen wir nicht noch kurz auf Anne und Patrick warten? Nee, die sind ja schon groß. Die finden den Weg. Ja, ich will eigentlich auch immer nur noch zurück in den Mutterleib. Komm, Raff, los. Okay, hast recht. Ist ja eh saukalt hier. Genau, und die zwei holen uns bei Mobbles Tempo eh ein. Müssen ja nur dem Schild hier nach. Hast du gesagt? Nix. Guck nach vorn, sonst fährst du noch gegen den Baum. Oh nee. Was soll das denn? Was ist los? Gerade hieß es doch noch Niedecken 8 Kilometer. Jetzt sind es wieder 12. Das heißt, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Und es geht schon wieder bergauf. Das ist doch scheiße, ey. Wir müssen noch längst auf Mount Everest sein. Ja, zumindest sind wir auf dem richtigen Weg. Wir wollen auch nach Niedecken. Ja. Wie geht's deinem Bein? Ach, passt schon. Ist es schlimmer geworden? Nein, war ja nicht mal ein lustiger Sturz. Das sah aber täuschend echt wie ein richtiger Sturz aus. Geht dein iPhone wieder? Moment mal. Warte. Nee, ich bin total, ey. Im Moment haben wir das Jahr 2076. GPS ist Fehlanzeige und... Nee, anrufen kann ich auch niemanden. Nichts, gar nicht. Na dann... Also los, weiter. Boah, scheiße, Raff! Hör mir auf mit Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg steht mir bis hier, Mann. Hitlers Hunde, tralala, kann's nicht mehr hören. Aber sag mal, geht's noch, Mobbel? Ich hab doch nur die These aufgestellt, dass unser allseits geliebter Irrer von der Tankstelle das Endprodukt der arischen Rassenhygiene darstellt. Übrigens, das ist eine These, die dich unter anderen Umständen bestimmt... bestimmt überzeugen würden. Jetzt komm. Der Tankstellen-Typ ist nichts anderes als ein Produkt von natürlicher Radioaktivität, kombiniert mit jahrhundertelang praktizierten innigen Inzest. Brüderlein, Schwesterlein, Radar und sonst nichts. Patrick? Ah. Guck mal, der Baum da. Lass mir den Baum. Komm weiter, ey, es wird dunkel. Das ist eine Kiefer. Die sollte hier eigentlich gar nicht wachsen. Ja und? Soll ich die jetzt ausgraben und woanders hinstellen? Nein, wir waren hier schon mal. Wegen der Kiefer habe ich es mir gemerkt, weil dieser komische Floater-Typ mit dem altmodischen Rad doch nach Kiefern gefragt hat. Was ist los? Was willst du? Floater, was? Vergiss es. Ich erinnere mich an den Baum, Patrick. Die waren schon mal hier. Wir fahren im Kreis, Patrick. Oh Mann, scheiße, ey. Scheiße, ja, du hast völlig recht. Mann, wir fahren im Kreis. Was ist das für eine bekackte Scheiß-Blärbel-Scheiße hier, ey? So eine zack, zack, zack, ey! Tickst du jetzt aus? Ey, Mann, sorry, ey. Mein Bein tut weh, außerdem ist es kalt. Kein Wunder, schau mal nach oben. Schau dich das an. Schnee. Ist das normal? Das ist doch nicht normal, oder? Das ist nicht normal. Wieso sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Och Gott, Sabo, das hat doch gar keiner gesagt. Scheiße. Wir hätten uns nicht trennen sollen. Meine Idee war es nicht. Ja, meine auch nicht. Was? Was wollt ihr? Soll ich jetzt sagen, meine Idee war es auch nicht? War es auch nicht. Ist auch scheißegal. Woher kann denn irgendjemand wissen, dass es jetzt Anfang September auch noch anfängt zu schneien? Es fängt einfach an zu schneien. Oh, Sabo, komm mal wieder runter, ja? Nein. Die kommen schon noch. Zu spät ist es ja noch nicht. Hey, hey, hey. Die können doch lesen. Die ist noch nicht bescheuert. Naja, das stimmt im Fall von Patrick zwar nicht ganz, aber du solltest dich trotzdem nicht so aufregen. Das ist wahrscheinlich die natürliche radioaktive Strahlung. Eine Dusche entspricht hier ungefähr 10 Röntgenuntersuchungen. Wusstest du das? Okay. Scheiße. Hör auf, ich geb's zu. Ich hab das Schild verdreht. Hä, was ist ein Schild? Ist was? Ja, den letzten Wegweiser nach der Abfahrt, wo es hieß, noch 8 Kilometer. Ich hab das Schild so gedreht, dass Ann und Patrick sind in die falsche Richtung gefahren und ich bin schuld. Was? Du hast was? Hm. Oh, Scheiße. Bist du eifersüchtig? Ja. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Gut, Sabrina. Das war auf jeden Fall sehr ungezogen von dir. Aber hey, das ändert doch nicht viel. Also entweder die kommen noch hier an, ein bisschen später halt, oder die sind bestimmt irgendwo untergekommen. Finden bestimmt ein Plätzchen. Hey, die erfrieren nicht. Irgendein Plätzchen. Toll. Und wir sitzen hier im Warmen. Die alte Hexe unten an der Rezeption hat sogar was von der Sauna gebrabbelt. Sauna? Sauna? Ganz echt? Sauna. Ja, eine ganz neue Sauna. Die hat mein Sohn selbst gebaut mit unserem eigenen Holz aus unserem eigenen Wald. Kennen Sie den Wald hier? Den Hürtgenwald. Früher haben die Alten erzählt, hier gibt es Gespenster. Aber das ist natürlich Unsinn, nicht? Sauna, oh Scheiße. Erinnere mich nicht an die Hexe. Gib mir lieber den Eifelgeist. Ich brauche jetzt einen Schneeschnaps. Ich auch. Every man's life ends the same way. It's only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another. You are, as always, right, Ernest. But you know that, don't you? I almost started feeling a little bit lonely out here. That's hard to believe. But I met another one just like you floating around in between. You did? Mm-hmm. A girl. I think she can hear me just like you. A beautiful soul. You'll like her. You better get her out of here. The shortest answer is doing the thing. I can't find the portal. Das Tor. It's not where it used to be. You're on the right path. I hate it when you say that. You know I can't tell you more. And you know it's my world you're living in. I brought you there. Yes. And in a way you saved me. And I'm grateful for that. But I cannot see into your realm. I know. You are close. Go deeper. Keep looking. It's getting hot and hotter. Go on. Tut das gut. Hi, Moppel. Was dagegen, wenn ich dazukomme? Nee, mach dich nackig. Na, na, na. Du kleiner Mobbel. Oh, riecht das gut? Was ist das eigentlich für ein Holz, das so gut riecht? Mir wird schon ganz schwindelig. Ziemlich helles Holz. Vielleicht Kiefer. Ah, Kiefer. Hey, guck mal. Da vorne ist jemand, den wir fragen können. Was? Ich sehe so gut wie nichts mehr bei dem ganzen Schnee. Hallo. Hey, warten Sie bitte. Wer seid ihr? Was wollt ihr in meinem Wald? Scheiße. Was gibt's zurück. Denn? Was? Redet schon. In den Wald, schnell. Wo wollt ihr hin? Okay, aber... Ich kenn mich hier aus. Wieso? Was ist los? Seid ihr vom Weg das ist abgekommen? Der von der Tankstelle. Was macht der denn hier? Keine Angst. Keine Ahnung. Ich hab echt keinen Bock, dir nochmal im Weg zu laufen. Schnell da rein. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie eine Höhle. Leucht mal. Moment. Nee, das ist ein Bunker. Wow. Das ist ja alles riesig hier. Extrem gut erhalten. Kommt her, meine Kleinen. Ich finde euch schon noch. Versteckt euch gut. So macht's noch mehr Spaß. There is no hunting like the hunting of men. And those who have hunted armed men long enough and liked it never care for anything else thereafter. Bin ich fertig? Oh, tut mir auch schwindelig. Hey Leute, ich glaube, ich hatte einen Schnaps zu viel. schon. Wer ist denn da von den Toten auferstanden? Von den Toten. Mach die Tür zu, Raffzombie. Eine Frage. Hat dir irgendwann schon mal jemand ein Messer? Ein Messer in den Arsch gesteckt. Tür zu, das hier ist sauer, es soll heiß sein. Oh mein Gott. Ja? Raff? Was denn? Hinter dir. Die Tür. Raff. Vorsicht, Raff. Hinter dir die Tür. Das war gut. Mobbel, guck doch, da. Oh Gott, was ist das? Keine Ahnung, aber es kommt irgendwie hier rein. Oh Gott, Raff. Die Tür. Schnell, die Tür. Ach komm, Kinder, was denn? Okay, dann dreh ich mich um. Nein! Was denn jetzt? Umdrehen oder nicht? Ja oder nein? Hey, Asshole. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hey, asshole, I'm talking to you. What? Ich? What? What the fuck are you doing here? Sorry, I'm just... I was looking for my towel. Are you trying to fuck with me? Because if you are, you picked the wrong fucking guy. And what's this shit you're wearing? Where are you from, anyway? Nowhere. Nowhere? What? You know what? You're really starting to get on my fucking nerves. Okay, asshole, the party's over. We got a war going on down here. What? A war? Which war? Which war? Jesus fucking Christ! World War I, II, and III, you dumb fuck! Now listen up. I find you hanging around here again, I'll kick your fucking teeth down your throat. You got that? Yeah. Great. Now have a nice fucking day! Was meinst du, wo die anderen jetzt gerade sind? Ich tippe mal auf Sauna oder Whirlpool. Und wenn die sich auch verfahren haben? Ach, egal. Jetzt ist es auf jeden Fall zu dunkel, um sie zu suchen. Und morgen finden wir die sowieso. Irgendwo muss ja der Weg sein, der uns zum Scheißwald rausführt. Dann haben wir wieder Empfang. Ja, und morgen Abend? Da tut sie dann leid, dass du Angst hattest. Und Sabrina? Ja, die wärmt mir die Hölle in Tüten auf. Weil sie wissen will, ja, was ich mit ihr alleine so die ganze Nacht in diesem gottverlassenen Bunker getrieben habe. Oh. Was? Leucht mal da. Wow, da sind zwei Bäume mitten im Raum. Sind das Kiefern? Ja, glaub schon. Krass. Die wachsen ja direkt durch die Decke. Komisch. Schau mal da oben. Was für eine fein säuberliche Arbeit. Und da unten bei den Wurzeln auch. Stimmt, du hast recht. Sieht nicht so aus, als wären die durch die Decke gewachsen. Eher so, als ob die vorher schon da waren. Und der Bunker wurde dann außenrum gebaut? Ja. Klingt irre. Sieht aber so aus. Und was sind das für Apparaturen? Sieht ja aus wie Tschernobyl. Ja, komisch. Und warst du in Tschernobyl? In der letzten Zeit? Ja. Hey! Ach, sorry. Jetzt ist der Akku final abgeschmiert. Welche ist ganz klebrig? Das ist bestimmt Harz. Harz? Ja, Harz. Der Baum blutet Harz. Wo willst du hin? Ich habe in meiner Fahrradtasche einen Ersatzakku. Den hol ich schnell. Okay, aber beeil dich. Allein im Dunkeln ist hier nicht so gemütlich. Ja, ich bin sofort zurück. Hier auch Harz. Das heißt, die Bäume sind verletzt. Oder gefällt. Also, zumindest da oben rum. Wahrscheinlich hat der Floater-Typ sie deswegen nicht gefunden. Keine Sorge, Baby. I'll be back in no time. Nein, oh. Wirst du nicht. Hey, ach du Scheiße, Mann, nicht du schon wieder. Doch, ich. Immer wieder ich. Lass mal stecken, Alter. Hey, wow, was soll das Messer? Bleib mal locker. Immer wieder ich. Patrick? Mit wem redest du? Patrick? Boah, ich leg mich dann schon mal hin. Bin total hinüber. Und dann? Tja, dann stand ich wieder hier, ja, vor der Tür. Ist ja wie zurück in die Zukunft. Ja, aber Teil 1, 2, 3 auf einmal. Und das alles hast du dir in 2 Minuten ausgedacht, die du auf dem Klo warst? Oh Mann, das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich mitgemacht. Scheiße. Merkt das denn keiner? Das wird ja immer irrer hier. Das geht doch gar nicht. Das ist doch total unwahrscheinlich. Wer denkt sich denn sowas aus? Oh, jetzt bin ich aber auch echt gut dicht. Was ist eigentlich in diesem Eifelgeist drin? 42 Kräuter und Wurzeln. Steht zumindest auf der Flasche. Es sei denn irgendjemand... Der Irre aus der Tankstelle. Genau. Ihr meint, dieser ekelige Tankstellentyp hat uns was in die Schnapsflasche getan? Irgendwie reingetan. Oder? Moment. Dieser komische, aus der Zeit gefallene Typ hat doch 2 Kiefern gesucht. Und irgendwas von einem Tor. Also, wenn das jetzt diese bewussten Torkiefern sind, ja? Diese Kiefern, aus denen diese Sauna zusammengezimmert wurde. Dann... Ja, dann... Na, das ist doch logisch. Zeit, Kiefern, Tor. Zeit, Kiefern, Tor? Ja. Ja, und? Och, ich verstehe kein Wort. Mensch, wir sitzen in einem... Zeittor. In einem Zeittor? Ja, ein Tor in die Zeit. Und am Ende versuchen die Nazis durch das Zeittor in die Zukunft zu fliehen. Nix da mit Argentinien. Zukunft. Wie geil ist das denn bitte? I love sleep. My life has the tendency to fall apart when I'm awake, you know. But now you have to wake up, little girl. Wer ist da? You know me. My name is Ernest. Ernest Hemingway. Was? And for me, the year is always 1944. Das ist ein Traum. I know you can hear me. Ja, das muss ein Traum sein. Listen. It sounds like a bad dream, but it's all true. Bin ich? You gotta wake up. Your friend just got killed outside. And you'll be next unless you wake up and do what I tell you. Was? There are 2 very special trees that Hemingway? I passed through a long time ago. Hemingway ist doch tot. A part of me is dead, yes, but this part you're talking to lives on between times. I call it unmöglich. The void. Hemingway ist vor langer Zeit gestorben. Hat sich umgebracht. I know now that there is no one thing that is true. Aber das kann doch nicht sein. It's all true. Und warum verstehen Sie mich eigentlich? Ich rede ja Deutsch. You don't have much time left. Stop arguing. Get up. Mein Gott, Ernest. Stop talking. And just do the fucking thing. Wach auf, Mädchen. Was ist los? Was machst du hier? Was soll das alles? Wo ist Hemingway? Was keine ist Zeit für Erklärungen. Was ist das für ein Strudel? Das Portal ist beschädigt. Wenn es sich öffnet, muss mir sehr schnell es passieren. Der Zugang zu meinem Bereich ist nur sehr selten möglich. Aber die Bäume bluten ja. Und warum ist es so hell? Das Tor ist zertrampelt. Es sind zu viele Seiten offen. Und jemand versucht, einen weiteren Zugang in meine Welt zu schaffen. Komm jetzt, komm. Schnell. Da durch? Da rein, ja. Ich hab Angst. Wir müssen los, bevor er kommt. Wer? Fritz Schmidt? Schmidt? Der Mann von der Tankstelle, wie ihr ihn kennt. Was? Der Irre von der Tankstelle in Schmidt? Fritz Schmidt? Als ich Ernest Hemingway gefunden habe, hat er uns gesehen und... Was? Hemingway? Wann war das? Ich glaube, ich habe gerade von ihm geträumt. Ja, aber das ist lange her. Ein ganzer Zyklus. In the last days of the war, those Nazi bastards tried to manipulate the gate. But what they managed to do was fuck it up. Fritz Schmidt was sucked into a time capsule. Hast du das gehört? Diese Stimme in meinem Kopf? Ja, das ist Ernest. Und er hat recht. Diese verrückten Germanen haben aus Versehen ein Feedback gemacht, die eine Zeitschleife um die Stadt Schmidt gelegt hat. Eine Zeitkapsel? And now he's trying to get back to the year 1944 and team up with his Nazi buddies. Und wohin gehen dann wir? Wir gehen an einen Ort jenseits der Zeit. Jenseits der Zeit? Das ist doch verrückt. Ach, komm jetzt, Mädchen. Ich will endlich nach Hause. Die ist so stürmisch. Das war echt knapp. Hm. Naja, jetzt bist du ja wieder da. Ne, gut. Alles gut. Sei mal still. Was? Ich? Ja, du. Sag doch gar nicht. Psst. Hör doch mal. Was denn? Was hörst du? Aber wenn ihr nicht ruhig seid, dann höre ich gar nichts. Bevor ich höre nichts. Aber jetzt zieht's gewaltig. Ich mach mal die Tür richtig zu. Jetzt habe ich auch was gehört. Es war doch der Irre von der Tanke. Ein Baum und noch. Quatsch, was hier euch alles einbildet. Da glotzt irgendwer Fernsehen. Boah, sag mal, merkt ihr nicht, wie es hier zieht? Doch, klar. Das ist. Verdammt, Mobbel, lass die Tür in Ruhe. Was? Was ist das hier für ein Wasser? Hände weg von der Tür, du Vollidiot! Was denn jetzt? Riecht doch nicht so aus. Hören Sie sich! Hände hoch! Scheiße, seht ihr den Typen auch? Nazis, ich sag's nicht gerne, aber ich hab gewusst, dass... Halten! Warum sind Sie nackt? Das trägt man so in der Zukunft. Oberstleutnant. Oh Gott, nicht der schon wieder. Da sind Sie ja, Fritz. Ich glaube, das Beste ist, ihr überlasst das Reden nicht. Ich glaube, das Beste ist, wir sparen uns das Reden. Das Beste ist, ihr haltet das Maul, alle. Sprechen Sie, Soldat. Wo bleibt Ihr Bericht? Sie sollten doch die Umgebung erkunden. Es gibt einen Weg jenseits der feindlichen Linien, Oberstleutnant. Aber wir müssen uns beeilen. Können Sie für meine Sicherheit garantieren? Ich weiß es nicht, Oberstleutnant. Aber wir haben nicht viel Zeit. Oder eigentlich zu viel Zeit. Da sind hier meine Freunde. Samu, Robin, lass hierher! Was ist das? Mein Kind und Fritz? Das hat keinen Sinn. Aber ich kann sie doch nicht hier mit diesen Nazis fallen lassen. Ihr müsst hierher! Du kannst sie nicht mitnehmen. Versuche ich's nochmal. Aber du hast doch Hemingway auch mitgenommen. Samu! Das war kein Sinn. Was ist das? They are different. Schau nicht hin. Es ist gleich vorbei. And in another world. They will be gone. Hallo! Scheiße, ist hier jemand? Und niemand ist hier in dieser scheiß Drecksgeisterhäufel! Was ist denn los, mein Junge? Sie sind tot, meine Freunde, sie sind alle tot! Aber was redest du denn für einen Unsinn, mein Junge? Was ist passiert? Alle sind tot! Du bist ja ganz durcheinander! Wann hast du denn deine Freunde das letzte Mal gesehen? Das war ein Schmidt oder hinter Schmidt. Aber das ist unmöglich. Nein. Du meinst bestimmt eine andere Stadt. Nein, meine ich nicht Schmidt. Aber das ist vollkommen unmöglich. Warum bitte schön soll es unmöglich sein? Die Stadt Schmidt wurde im Krieg zerstört. Gänzlich zerstört und nie wieder aufgebaut. Nein, ich... Wir waren noch da, sogar zweimal. So beruhige dich doch. Deine Freunde liegen bestimmt oben in ihren Betten und träumen was Schönes. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Also, wir waren noch gestern Abend im Hotel bei Ihnen. Im Keller, in der Sauna. Ja? Wir waren echt in einem Moment in der Sauna und im nächsten Moment ist die Welt untergegangen. Wie bitte? Ja, die Welt. Das war der Untergang der Welt. Da waren Cyborgs, Ritter, Nazis, Preußen, Amis, Drachen, Elfen und Auhaxen und Saurier. Alles Mögliche und Unmögliche. Und dann auf einmal war alles weg. Schwarz. Das Nichts. Filmriss live. Und als ich wieder aufwache, liege ich in so einem höhlenartigen Bunker mitten im Wald. Und mitten in dem Bunker stehen zwei Bäume, zwei Kiefer. Verstehen Sie das? Reg dich nicht auf. Mein Sohn kann dir bestimmt helfen. Ich hoffe, ihr vertragt euch. Beruhige dich jetzt erstmal. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte und du ruhst dich ein wenig aus. Ja, aber... Nix da, aber... Psst. Es war einmal in einem tiefen, tiefen Wald ein Baum und noch ein Baum, die sich glichen wie ein Ei dem anderen. Der eine Baum aber war sehr alt und wurde immer älter. Und der andere Baum jedoch war jung wie der Frühling und wurde immer jünger. Und doch sahen sie beide genau gleich aus. Es waren zwei Kiefern und sie standen dort seit Anbeginn der Zeit. Die Alten behaupteten sogar, sie stünden dort schon länger und hätten die Zeit, wie wir sie kennen, überhaupt erst ins Leben gebracht. Entschuldigung, Mutter. Oh, da bist du ja, mein Sohn. Ja, du hast mich gerufen, Mutter. Oh Gott, nicht er schon wieder. Ach, ihr kennt euch schon? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber sie waren doch auch in Schmidt. In Schmidt? Schmidt gibt's nicht mehr. Der Arme ist etwas durcheinander. Aber der da war da, in Schmidt. War ich nicht? Sie sind ja verrückt. Sie sind hier der Verrückte. Sie waren es doch, der uns in Schmidt diesen Schnaps verkauft hat. Schnaps? Ja, diesen Eifelgeist. Eifelgeist? Ja, Eifel-fucking-Geist. Ihr seid ja alle total hinüber. Aber bitte, ihr werdet euch doch nicht streiten. Vertragt euch. Vielleicht haben Sie gestern einfach zu viel von diesem Schnaps getrunken und waren dann schlichtweg ein klein wenig benebelt. Benebelt? Geht es jetzt schon wieder los? Schluss jetzt! Hört auf und gebt euch die Hand. Was? Dem die Hand geben? Na kommt schon. Vertragt euch sonst. Okay, okay. Sorry. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Schon okay. Was wollen Sie denn mit dem Messer? Mit welchem Messer? Never go on trips with anyone you do not love. Just move your hips, view from above. Eifelgeist von Martin Heidel. Musik Hamann. Mit Nico Holonitsch als Raff. Janina Stopper als Ann. Nathalie Spinell als Sabo. Jonas Beck als Patrick. Und Jonathan Dümke als Moppel. In weiteren Rollen Peter zum Stein, Tom Zahner, Oliver Striezel, Dorothea Walder, Paul Fasnacht und Andy Welver. Technische Realisation Gertrud Melcher, Benedikt Bitzenhofer und Tobias Kindl. Regieassistenz Andreas Westphal und Lars Zastrow. Regie Martin Heindl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Cowardice is almost always simply a lack of ability to suspend functioning of the imagination. Was? Was hast du damit gemeint mit Cowardice und Imagination? Feigheit ist die mangelnde Fähigkeit, die Fantasie abzuschalten. Das hast du aber schön gesagt. Du bist gemein, Floater. Lass dich nicht ärgern, Ernst. Das hast du wirklich schön gesagt. Die Fantasie abschalten. Dein Deutsch wird immer besser. Und ich finde nicht, dass du zu viel redest. Thank you. You're sweet. For a German? You too, for an American. Never go on trips with anyone you do not love. Dramaturgie Natalie Challis.